Sie halten dich fest mit all ihrer Kraft, wenn man versucht zu fliegen. Und wollen dich glauben lassen, es sei dir bestimmt, ganz unten am Boden zu liegen. Doch mein Herz flüstert mir zu, warum bin ich geblieben? Und warum ist der einzige Mensch, dem ich trau, der Mann in meinem Spiegel? Warum sind sie Beton an meinen Füßen statt der Wind unter meinen Flügeln? Und seit wann zeigt dein Lachen uns nur noch die falsche Liebe? Verdammt, sag mir, warum bin ich geblieben? Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Gefängnis für jeden Traum. Ich bin da, wenn sie fliegen, bin da, wenn sie fallen, aber wer fängt mich auf? Mein Körper ein Käfig, bewacht meine Seele, er lässt sie nicht rauf. Doch er klaut ihr den Raum, den sie braucht, und deshalb fahr ich so schnell aus der Haut. Denn ein Wort hat keinen Wert mehr, wenn es keinen Menschen gibt, dem man noch glaubt. Denn zwischen all ihren Phrasen verschwinden die Taten in weißem Rauch. Wer holt mich hier raus? Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Jedes Zeitgefühl verloren, ein Wimpernschlag sind ganze Jahre und dein Leben nur ein Song. Die Unendlichkeiten jagen, bevor ich wieder ein Geist bin. Denn der Bleistift und das Blatt hier sind der Hammer und mein Meißel. Also schreib ich und schreib ich, bis es irgendwann vorbei ist. Jedes Leben ist ein Buch und die Musik hier ist meines. Brenne meine Zeilen ein bis zur allerletzten Seite. Jedes Lied von mir, das spielt, bringt es ein Kapitel weiter. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich los.